Yes, it's Victoria Williams, who I met last year on tour, and we became fast friends. Victoria Williams traf ich letztes Jahr auf einer Tour. Wir schlossen schnell Freundschaft. Sie lebt nicht weit von mir entfernt in der Wüste. Sie erzählte mir von ihrer Kindheit und dem amerikanischen Süden. Sie wuchs in Louisiana auf. Jedes Jahr zog in ihrer kleinen Stadt der Nebelmann durch die Straßen und die Kinder fuhren mit ihren Fahrrädern hinter seinem Lastwagen her, der dicke Qualmwolken ausstieß. Die Kinder wussten nicht, dass der Mann mit Insektengift unterwegs war, um Moskitos zu töten. Eines Tages sagte ihre Mutter: "Ach, Victoria, fahr nicht hinter dem Nebelmann her." Und mit diesem Satz begann die Idee des Songs Victoria Ann. Ich stellte mir vor, wie es gewesen wäre, wenn wir dort zusammen aufgewachsen wären. Und als ich das Stück später spielte, war sie verblüfft, weil ich einige Dinge genau getroffen hatte. Habe ich dir das erzählt? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Es war fast so, als hätte ich da etwas gechannelt, aus anderen Sphären geholt. She said, "Did I tell you about that? I don't remember telling you about that story, you know. It was just almost like I channeled it." On the cover photography, you look like a woman who. Auf dem Cover sehen Sie aus wie eine Frau, die aus den 30er oder 40er Jahren kommen könnte. Nur die Tätowierung lässt an unsere Zeit denken. Ist das Foto eine Art Hinweis auf Ihre Liebe für ein altes, vergangenes Amerika? If this is a kind of indication for your love for an old, lost America or something like that. Absolutely. I've always been a fan of previous eras. Absolut. Ich war immer ein Fan früherer Zeiten, sowohl was die Musik betrifft und den Lebensstil, die einfachen Dinge des Alltags. Dieses Foto sieht wirklich sehr altmodisch aus. Wir machten das Bild mit einer alten Kamera in einem Bahnhof in Los Angeles, einem wunderbaren Art Deco-Gebäude. It's a beautiful old Art Deco-Building. You can't see it in this photo, but in the other ones from the series. When I first heard the album, the new album, I was astonished by the subtleties of the sound. Schon beim ersten Hören war ich erstaunt von dem ganz feinen Sound der Aufnahme. Erst später las ich, dass das Album produziert wurde von Mark Nevers, der ja schon mit Lamb Chop, Kenny Staton und anderen gearbeitet hat. Was war nun sein Beitrag, beziehungsweise was war Ihre Vorstellung von dem Sound, den dieses Werk haben sollte? What was his or your special input or fantasy about the sound this album should have? Well, we worked together on the last one as well, and there wasn't any kind of okay, let's change something, or it was just, it's very organic. Mark Nevers und ich haben ja schon auf I Am The Man zusammengearbeitet. Es gab jetzt keinen besonderen Plan, die Produktion verlief sehr organisch. Zuerst sandte ich ihm einige Demos, dann schlug er mir einige Musiker vor. Es war klar, dass wir keine Blasinstrumente verwenden wollten, die Songs verlangten nicht nach einem großen Sound. Und es war wohl ein glücklicher Zufall, dass der eingeplante Gitarrist nicht verfügbar war. Mark brachte dann einen Fiddlespieler ins Gespräch und der Klang dieser Fiddle entwickelte sich zu einem besonderen Motiv des gesamten Albums. Beim letzten Album kam ich nach Nashville, spielte den Musikern meine Songs vor und 5 Minuten später hatten wir die Lieder aufgezeichnet. Dieses Mal wollte ich mir mehr Zeit lassen, um unter die Haut der Lieder zu gelangen. Und so haben wir 2 Tage geprobt, bevor wir uns an die Aufnahmen machten. I needed more time to get into the skin of the song to really feel it. So we had 2 days rehearsal before we recorded, and I think that helped a lot. Obwohl die Musik ja tief in amerikanischen Traditionen verwurzelt ist, trägt die CD einen japanischen Titel, Yakimo. The album is called Yakimo, which suggests that there is a Japanese story behind it. That's the title track, Yakimo, which means stone roasted mountain sweet potato. And I was in Japan over a year ago and I heard this eerie. Yakimo ist der Name des Titelstücks und ist der Ausdruck für steingeröstete süße Bergkartoffeln. Vor über einem Jahr war ich in Japan und hörte spät abends einen spukigen Sound. Er stammte, erfuhr ich später, von den Männern, die diese Kartoffeln verkauften. Ihr Gesang klang etwas schaurig, erinnerte von ferne an einen Aufruf zum Gebet. Als ich wieder in Los Angeles war, schrieb ich diesen einfachen Song. Es war kein Fantasielied. Die Atmosphäre dieses Stückes steht wohl für den Grundton des Albums, dieses Fernweh nach einer anderen Zeit, dieses nostalgische Empfinden verlorener Unschuld und vergangener Jugend. Ich spielte den Song meinen japanischen Freunden in L.A. vor und sie hatten ganz ähnliche Empfindungen bezüglich dieser Yakimo-Männer und das freute mich. Ich war nicht bloß die Ausländerin, die etwas Besonderes auf etwas vermeintlich Lächerliches projizierte. And it was interesting because I shared the song with my Japanese friends in LA and they felt the same way about the Yakimo man. Like it gave them the same kind of sentimental feeling and I was glad that I wasn't just this foreigner that had like kind of projected something onto this thing, which was sort of maybe ridiculous, like the ice cream man is in LA, or you know, like the hot dog seller in New York. Summer's gone, the leaves are falling, the air is cold, and the sky's gray. I hear a man who's sweetly calling from long ago and far away. Yakima. Sie sind ja in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Hatten Sie damals ein musikalisches Schlüsselerlebnis, das Ihr Leben sozusagen über Nacht veränderte und Ihnen klar machte, das wird mein Ding werden? Gab es da etwas außerhalb der Familientraditionen? Well, that's interesting because even though my family did a lot of music, it was all before I was born. Das ist interessant. Viele aus meiner Familie machten Musik auf einer professionellen Ebene, aber alles in der Zeit vor meiner Geburt. Meine Mutter sang daheim ständig alte Folksongs. Aber auf dem Plattenspieler, das war so eine Regel, lief nur klassische Musik. Mit einer Ausnahme. Aus unerfindlichen Gründen gab es daheim auch Johnny Mitchells Schallplatte Blue. Das hörte ich wieder und wieder, ein vollkommenes Werk. Dann entdeckte ich die Beatles, die mich sehr berührten. Das war in der Zeit nach John Lennons Tod. Ich hatte keine Vorstellung, wer er war, und kaufte mir Kassetten. Das hat mich wirklich geöffnet. In späteren Jahren wurde ich in meinem Gitarrenspiel sehr nachhaltig beeinflusst von dem Folk-Gitarristen Bert Jansch. Zuvor hatte ich immer kräftig die Gitarrenseiten geschlagen. Ich konnte das nur so. Alle machten das. Ich hasste das. Aber bei Bert Jansch und seinem Fingerpicking bekam ich mit, welche Besonderheiten diese Spielweise eröffnete. Das war für mich ein großer Durchbruch. I don't want to strum. I hate strumming. I'm going to fingerpick. And I'm not going to have anyone teach me. I'm just going to do whatever. That was a big breakthrough for me when I started doing that. Today you live in Los Angeles, but the first 4 years of your life. Heute leben Sie in Los Angeles, aber die ersten 4 Jahre Ihres Lebens haben Sie auf Hawaii verbracht. Psychologisch gesehen sind diese ersten Lebensjahre ja sehr interessant. Haben Sie frühe Erinnerungen an diese Jahre? Do you have any early memories of these 4 years in a very special environment? Absolutely, I have a lot of memories of that time. Ich habe sehr viele Erinnerungen. In meiner ersten war ich ein Baby. Ich lag auf dem Rücken. Ich konnte mich noch nicht groß bewegen. Ich schaute zum Fenster. Und da war dieses Riesentier. Später wurde mir klar, dass es ein Gecko war. Das Tier kletterte am Fenster entlang. Da vermischte sich wohl was mit unserem kollektiven Unbewussten, mit Spuren der DNS, die ewige Generationen zurückreichen. Auf jeden Fall war das Tier für mich ein Urtier, ein riesiger Dinosaurier. Ansonsten erinnere ich mich bestens an den Ozean, den Klang des Meeres. Wir lebten direkt am Strand, die milde Luft, das Wasser. Ich denke, diese Jahre sind fundamental und ich fühle mich nirgendwo besser als an einem solchen Ort wie Hawaii. Diese Gefühle von Frieden sind unvergleichlich. I don't know. You're talking about early memories. I went off on that. But I remember the ocean and the sounds of the sea constantly. We lived right on the beach. I think that those years are foundational and I don't feel any better anywhere than when I'm in a place like Hawaii. Like in Hawaii or in a place like it, the ocean on one side and the mountains on the other, there's just this feeling of peace that's incomparable, really.